Am Anfang träumt Dipan, der ehemalige tamilische Rebellenkämpfer, von dem Elefanten, der aus dem Wald tritt, der alles sieht. So wie Dipan, der bald auch alles sieht. Dipan Yalini und das Mädchen Ilayal kommen mit den Pässen einer getöteten Familie aus Sri Lanka nach Frankreich. Yalini erzählt das später ihrem Chef, dem Gangsterboss. In der Kinofassung übrigens ist nur die tamilische Sprache deutsch synchronisiert. Das Französische wird untertitelt. Die Fremdheit in dieser Welt bleibt so gut spürbar. Sie ist nicht meine Tochter. Und er ist nicht mein Ehemann. Das ist alles eine Lüge. Dipan und seine Familie, die eben nicht seine Familie ist, finden eine Wohnung in einer Hochhaussiedlung. Banlieue, Bandenrevier. Dipan wird Hausmeister. Auf der einen Seite ist die Kultur, in die er gekommen ist, Dipan fremd. Die Gewalt, die dort herrscht, aber ist es nicht, denn sie tobt ja immer noch auch in diesem Mann, der nicht mehr im Bürgerkrieg kämpfen wollte. Jederzeit abrufbereit ist sie. Sein erster Blick auf die Gangmitglieder, die oben auf den Hochhäusern patrouillieren, sagt uns, dass er weiß, wie der Elefant, der aus dem Dschungel trat am Anfang, dass Dipan weiß, was hier läuft. Die Gangster hingegen wissen nichts von seiner Geschichte. Das wird ihnen zum Verhängnis werden. Kontakt! Kontakt! Dipan ist ein sehr guter Hausmeister. Er repariert sogar den Fahrstuhl. Da ist er einmal dann ganz oben im Hochhaus. Er reißt die Tür auf, die Tauben fliegen raus und Dipan lächelt. Ein Moment der Erlösung, aber nur kurz. Dämonen und Wunder von Jacques Audiard ist einer dieser Filme, wo zu Beginn so viel Gewalt, so viel Leid und Traumata quasi in die Erzählung hineingelegt werden, dass wir instinktiv ahnen, es wird umkippen, weil die Gewalt wie ein mäandernder Strom sowohl unter der Welt fließt, aus der Dipan kam, wie auch unter der, in der er sich jetzt wiederfindet. Dämonen und Wunder ist aber auch ein Migrationsfilm, ein Film über unsere Zeit, hier, jetzt in Europa. Nicht aus unserer Perspektive, sondern aus der der Migranten gezeigt. Dipan und seine falsche Familie sind Illegale, weil ihre Papiere nicht ihre eigenen sind. Deshalb müssen sie unauffällig bleiben, sich anpassen, selbst wenn Ilayal, das Mädchen, nicht zur Schule will. Wir haben ein Geheimnis. Ich will da nicht hin. Das darfst du nicht vergessen. Du musst zur Schule gehen und Französisch lernen. Sonst werden sie uns zurückschicken. Willst du zurück? Willst du das? Ich will das auch nicht. Gehst du? Dann steh jetzt auf. Da geh schon. Feuerfreie Zone, brüllt Dipan. Als Yalini und Ilayal in der Siedlung in eine Schießerei zwischen den verfeindeten Banden geraten, steht eben dieses Monster, das in Dipan noch schlummerte, wieder auf. Il faut qu'il arrête avec le haut du dé, avec sa ligne blanche. Sinon je vais le buter. Noch droht hier der Bandenchef Dipans Frau Yalini. Kill him. Aber einige Sachen verlaufen doch ganz anders. Jacques Audiards Figuren sind keine Helden, wie sie uns das Hollywood-Kino unterjubelt. Sie sind Überlebende, Verstörte und Zerstörte. Sie sind Geschädigte, Grenzgänger. In ihnen lodert das, was nicht zivilisiert ist. Man denke nur an die sexuelle Erregung, die die Frau ohne Beine in Audiards, der Geschmack von Rost und Knochen, empfindet, wenn sich die Männer in den illegalen Kämpfen blutig schlagen. In Dipan, der Hauptfigur in Dämonen und Wunder, grandios gespielt von Jesu Tassan Anthony Tassan, der als Kindersoldat im Bürgerkrieg von Sri Lanka kämpfte, brennt die Hölle. So erzählt Dämonen und Wunder dann von der blutigen, brutalen Wandlung eines Soldaten zum liebevollen Vater und Ehemann, der das Monster der Gewalt noch einmal in einem Amoklauf bedient. Das ist eine zutiefst verstörende Geschichte, die wir hier sehen. Wollen wir das glauben, dass Gewalt heilt? Diese Frage haut uns Jacques Audiard ohne Moral, ohne Eindeutigkeit, ohne Erklärung um die Ohren. Vielleicht sagt Jacques Audiard ja auch nur, der Mensch ist eben der Mensch. Der Film, ein Prophet, ein Kleinkrimineller, der hellsichtig wird und zum Mafiaboss aufsteigt. Der Geschmack von Rost und Knochen, die Geschichte einer Tiertrainerin, die beide Beine verliert und sich in einen brutalen Boxer verliebt. Und jetzt Dämonen und Wunder. Diese drei letzten Filme von Jacques Audiard, sie sind ungeheuer kraftvoll und intensiv in ihrer Wirkung. Und filmisch sowieso meisterlich. Ein Flüchtlingsdrama zu verbinden mit einer Liebesgeschichte und einem Thriller, damit die Grenzen zwischen klassischer Tragödie und Genrefilm wie beiläufig, wie selbstverständlich zu ignorieren oder einzureißen, das ist eine einzigartige Kunst. Grandios, spannend, nachdenklich, berührend und betörend. Was für ein Kino, was für ein europäisches Kino, was für ein Filmemacher.